IMC India Meets Classic. Eine Sendung für indisch-klassische Musik mit dem Special Feature From India to Europe Festival Report. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, Ihnen unsere Sondersendung From India to Europe Festival Report 2008 zu präsentieren. Unsere zweistündige Sendung steht unter der Themenüberschrift World of Indian Rhythms. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und sonstigen Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Heute präsentieren wir in Teil 1 Tabla-Solos von drei der herausragenden Meister auf dem indischen Trommelpaar der nordindischen Klassik. Der Festival Report 2008 schließt an die reguläre Sendung Raga CDs des Monats mit dem Thema Tala, der indische Rhythmuszirkel, an. Die Sendung finden Sie zum Nachhören als Podcast in unserem Internetarchiv. Das Darbar Festival. Die Macher von Darbar verstehen das heute führende britische Festival für südasiatische Musik als einen kulturellen Botschafter der indischen Klassik für Europa, mit besonderem regionalen Bezug zu England, und sie wollen dem britischen Nachwuchs dieser Musikrichtung auch eine Plattform mit internationaler Beachtung geben. Das Darbar South Asian Music Festival war in seinem Gründungsjahr vom 3. bis 5. März 2006 neben einer Vielzahl von Künstlern und Sängern der indischen Klassik eine Plattform für einige der herausragendsten Tabla-Spieler unserer Zeit. Es präsentierten sich auf der Tabla im Solospiel Pandit Anindo Chatterjee, der herausragende Repräsentant der Farrukhabad Gharana, eine der sechs Musikschulen, eine Art Stilrichtung der indischen Trommel, zu den Gharanas etwas später, und Pandit Swapan Chaudhuri, Vertreter der Lucknow Gharana, und Pandit Kumar Bose, Statthalter der Benares Tabla Gharana. Die Aufnahmen sind Live-Mitschnitte vom Darbar South Asian Music Festival 2006 und wurden in 2007 beim englischen Label Sense World Music mit drei Doppel-CDs veröffentlicht. Das Darbar South Asian Music Festival 2006 war dem Tabla-Spieler, Lehrer und Kulturförderer Bhai Gurmit Singh Virde gewidmet. Er verstarb unerwartet am 3. April 2005. Bhai Gurmit Singh Virde gründete 1987 die weltweit erste Organisation Tal Rhythms of India, um das Tabla-Spiel international zu fördern. Einen ersten Höreindruck mag uns nun Kumar Bose mit Kaida geben. Kaida bildet häufig den Kern eines Solos, in dem um ein Thema herum Variationen von Kompositionstypen gespielt werden. Diese Art Improvisationen sind Abwandlungen der Hauptnoten, den Syllables und Phrasierungen einer Originalkomposition. Hierbei zeigt sich die Vorstellungskraft des Solisten und seine musikalischen Fähigkeiten im Besonderen. Kumar Bose spielt Kaidas aus drei der sechs Tabla Gharanas. Thank you. छोटा सा वाणी है लेकिन क्या उसका जगह है। धात्र कट धात्रान धातु नाका ताका घन लगते कट धान धा रदी घन लगते घनरान धातु नाक धर लगते घनरान धा धर लगते घनरान धा धर लगते घनरान धा बहुत ज्यादा हो गया। Das war der Tabla-Maestro Kumar Bose mit Kaidas aus verschiedenen Tabla-Gharanas. Kumar wurde begleitet von dem Sarangi-Spieler Ramesh Mishra. Indien besitzt eine Vielzahl von Trommeln und Schlaginstrumenten. Zu den ältesten Rhythmusinstrumenten für die indische Klassik zählt der Mridangam, eine klassische Trommel, deren Namen bereits im 3. vorchristlichen Jahrtausend im Rig Veda auftaucht. In der nordindischen Klassik hat sich die größere Ausführung des Mridangam etabliert, der Pakavach, mit einem tiefen, vollen Klang und einer Vielzahl von Anschlagstechniken. Die Tabla ist eine Art zweigeteilter Mridangam, eine kleinere, aus Holz gefertigte Trommel der eigentlichen Tabla und die aus Metall gefertigte, tiefer gestimmte Basstrommel, die Bacha heißt. Tabla und Bacha sind mit Ziegenhaut bespannt. Der Tabla-Spieler ist gleichermaßen Solist und Begleitmusiker für das Hauptinstrument oder den Sänger. Einem Tabla-Maestro steht eine große Bandbreite von kompositorischen Formen zur Verfügung, auf deren Grundlage improvisatorisch das Raga-Spiel des Hauptinstrumentes ergänzt und eigenständig gestaltet werden kann. Die Beziehung zwischen Tabla-Spieler und Instrumentalist demonstriert uns Swapan Chaudhuri mit einem Solo in dem rhythmischen Zirkel von 16 Schlägen Tental und einer Einführung in der kompositorischen Form Uttan. Der Sarangi-Spieler Ramesh Mishra unterstützt das Solospiel von Chaudhuri durch eine zyklische Melodie, genannt Lehera oder Nagma. Obgleich ihrer Wiederholungen soll sie den Solisten durch eine subtile Ornamentik unterstützen und seinem Temperament und dem Stimmungsausdruck Impulse geben. Thank you. Wir hörten Swapan Chaudhuri in Zusammenwirken mit dem Sarangi-Spieler Ramesh zu einem Melodiezyklus, genannt Lehera oder Nagma. Im Tabla-Spiel treffen wir unterschiedlichste Interpretationen und Spielweisen an. Diese Ausprägungen können auf die seit Jahrhunderten bestehende Musikpädagogik einer engen Lehrer-Schüler-Beziehung zurückgeführt werden. Es sind Musikschulen mit einem Art Stammbaum des Wissens. Diese Gharanas existieren im indischen Gesang, im Instrumentalspiel und mit 6 eigenständigen Tabla-Gharanas. Die Lucknow-Gharana hat sich aus der Delhi-Gharana abgeleitet, als die Brüder Modu und Bakshu Khan von Delhi nach Lucknow umzogen. Gat und Paran sind in der Lucknow-Gharana 2 typische Kompositionen. Die Farrukhabad-Gharana ist eine der weltweit am verbreitetsten Tabla-Schulen. Sie wurde begründet von Ustad Hajjat Vilayat Ali Khan. Er lebte bei Farrukhabad und war Schüler von Bakshu Khan, Vertreter der Lucknow-Gharana. Farrukhabad ist also ein Ableger von Lucknow. Auch die Benares-Gharana hat sich aus der Lucknow-Gharana entwickelt. Sie wurde von dem legendären Pandit Ram Sahai in der Zeit zwischen 1780 und 1826 entwickelt. Ram Sahai erlernte das Tabla-Spiel zunächst von seinem Vater im Alter von 5 Jahren. Als er 9 wurde, zog er nach Lucknow und wurde Schüler von Modu Khan, dem Begründer der Lucknow-Gharana. Im Alter von 17 Jahren soll Ram Sahai ohne Unterbrechung eine Tabla-Performance von 7 Nächten Dauer gespielt haben. Mit der von Ram Sahai begründeten Benares Tabla-Gharana etablierte sich das Solospiel mit neuen Finger- und Anschlagtechniken, die dem Tabla-Spieler ein nuancierteres Spiel ermöglicht, wie es zum Beispiel für den Khayal-Gesang erforderlich ist. In der Benares-Gharana wurden von Ram Sahai eine Vielzahl von Kompositionsformen innerhalb bestehender Kompositionen wie Gats, Tukras oder Parans ergänzt und völlig neue geschaffen, wie Uttan, Benarsi Tikka oder Fart. Durch ein verändertes Selbstverständnis als Künstler kann die jüngere Musikergeneration unserer Zeit jedoch kaum mehr einer Gharana zugeordnet werden. Benarsi Tikka ist die Ausarbeitung und Ornamentierung eines 16er-Beats. Tikka bedeutet etwa Support, Unterstützung und war im ursprünglichen Sinne zunächst das, was wir im Blues und Jazz als Groove kennen. Über die Jahrhunderte hat sich diese Struktur von einer Begleitrhythmik zu der Signatur des nordindischen Rhythmus Tal weiterentwickelt, in dem Arrangement der gebräuchlichen Bolz. Bolz ist die Memorisierungssprache der indischen Perkussionisten wie Da, Din, Ta, Na und Tin. Kumar Bose präsentiert uns mit einem Benarsi Tikka die Schönheit des Benares-Stils. Thank you. Spielte Kumar Bose mit einem Benarsi-Tikka in der Tradition der Benares Tabla Karana.